Deutschlandradio Kultur. Herzlich willkommen zur Hörspielstunde mit Tine. Heute trefft ihr bei mir zwei Schwestern, die eine märchenhafte Geschichte erleben. Außerdem öffnen wir eine geheimnisvolle Dose. Ihr lernt Karl den Großen kennen und eine ganz zarte Ente aus Wachs. Die wartet auch auf euch. Also viel Spaß bei dieser Sendung. Manchmal wünscht man sich, die Welt mal mit ganz anderen Augen zu sehen. Zum Beispiel richtig winzig zu sein, ganz winzig. Und sagen wir mal, in ein leeres Schneckenhaus zu krabbeln, um zu gucken, wie es da drinnen aussieht. Oder auch umgekehrt, einmal so groß wie ein Riese zu sein, das wäre auch interessant. Dann könnte man alles mal von oben betrachten. Die Häuser, die Straßen und die kleinen Menschen. Meistens bleiben solche verrückten Wünsche nichts als Wünsche. Allerdings, es gibt auch Ausnahmen. Karl, den ihr jetzt kennenlernt, hat eine seltsame Geschichte erlebt. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Isabel Abedi hat sie sich für euch ausgedacht und liest sie euch jetzt vor. Eine großartige Erfindung. Eigentlich hieß Karlchen ja Karl. Aber weil er ziemlich klein für sein Alter war, wurde er von allen Karlchen genannt. Von seinen Eltern, seinen großen Brüdern und auch von seinem Großvater. Karlchens Großvater war übrigens Erfinder und einmal erfand Karlchens Großvater etwas ganz und gar Unglaubliches. »Du musst kommen«, rief er durchs Telefon. »Das Schrumpfpulver ist fertig.« »Schrumpfpulver?« Karlchen war ganz aufgeregt. »Was ist das?« Sein Großvater kicherte. »Komm rüber, dann siehst du's.« Karlchens Großvater wohnte gleich nebenan und als Karlchen in die Küche trat, hielt ihm der Großvater ein Fläschchen entgegen. Darin war ein Pulver, das glitzerte silbrig und sah aus wie Mondstaub. »Ein Löffelchen für dich«, sagte Karlchens Großvater. »Und ein Löffelchen für mich. Aber warte.« Karlchens Großvater legte seinem Enkel ein winziges Sandkorn in die Hand. Das glänzte golden. »Bewahr es gut auf«, sagte er. Dann steckte er den Löffel mit dem Silberpulver in den Mund. Karlchen tat dasselbe. Das Pulver kitzelte auf der Zunge, dann kitzelte es in Karlchens Bauch und im nächsten Moment merkte Karlchen, dass er schrumpfte. Er wurde kleiner und kleiner und noch kleiner, bis er so klein wie eine Ameise war. Das Sandkorn in seiner Hand war jetzt dafür so groß wie ein Kloß. »Hilfe!« schrie Karlchen. »Großvater, wo bist du?« »Hier!« kicherte es hinter ihm. Karlchen drehte sich um. Da! Sein Großvater stand hinter einem Salzstreuer. Der war so hoch wie ein Turm. Und der Großvater war so winzig wie Karlchen. »Na, wie findest du meine Erfindung?« fragte er stolz. »Großartig«, stammelte Karlchen und steckte das kloßgroße Sandkorn in seine Hosentasche. Stumm blickte er auf dem Tisch herum. Riesengroß war der. Direkt vor Karlchen lag ein gigantischer Berg. Eigentlich war es ein Teller mit Nudeln, aber die Nudeln waren jetzt so dick wie Seile. »Komm, wir seilen uns ab«, schlug Karlchens Großvater vor. Er wickelte das Ende einer Nudel um eine Gabel und schob das andere Ende vom Tisch. Es war eine sehr lange Nudel, deshalb konnten Karlchen und sein Großvater daran hinunterklettern. »Wow, wow, wow, wow«, schrie Karlchen und fühlte sich wie Tarzan an einer Urwaldliane. Wie Urwaldbäume sahen auch Großvaters Geranien aus. Ein Spritzer Orangensaft auf dem Boden war jetzt ein süßer See. Und mit einer heruntergefallenen Erbse konnte Karlchen Fußball spielen. Aber das Abenteuerlichste stand ihm noch bevor. Aus dem Mauseloch trat nämlich Honey, die Hausmaus. Schnüffelnd blickte sie sich im Zimmer um und als sie Karlchen und seinen Großvater erblickte, piepste sie verwirrt. Karlchens Großvater kicherte. »Ein Mäusepferd«, rief er. »Willst du versuchen, auf ihm zu reiten?« Karlchen war schon öfter Ponyreiten gewesen, aber auf einer Maus hatte er natürlich noch nicht gesessen. Mutig zog er sich an den weißen Mäusehaaren hoch, bis er auf Hannis Rücken saß. »Hey, Opa«, rief er begeistert, »ist super hier oben, komm auch hoch!« Schwupps, saß Karlchens Großvater hinter ihm. »Galopp, Hanni«, wollte Karlchen gerade rufen, als sich plötzlich die Küchentür öffnete. Etwas ungeheuer Großes schob sich durch den Spalt. Es war schwarz-grau getigert und brummte wie eine Bohrmaschine. »Lieber Himmel«, hauchte Karlchens Großvater, »das ist Anton, mein Kater. Schnell, Karlchen, schnell, wo ist dein Sandkorn?« Karlchen griff in seine Tasche, doch Hanni war schneller. In dem Moment, wo Kater Anton zum Sprung ansetzte, jagte sie mit einem wilden Satz in ihr Mauseloch zurück. Die beiden Reiter konnten sich gerade noch an ihr festhalten. »Das war Rettung in letzter Minute«, stöhnte Karlchens Großvater. Vor dem Mauseloch blitzte ein riesiges, gierig grünes Katerauge auf. »Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Anton weg ist.« Sie mussten eine ganze Weile warten. Zum Glück hatte Hanni noch ein paar Milch- und Käsereste in ihrem Loch. Das teilte die Hausmaus mit ihren beiden Besuchern. Und als es draußen dunkel wurde, verzog sich Anton mit einem enttäuschten Maunzen aus der Küche. »Das wurde aber auch Zeit«, sagte Karlchens Großvater. »Ab nach draußen mit uns. Hast du jetzt dein Sandkorn?« Karlchen zog das großkloße Sandkorn wieder aus der Tasche und steckte es in den Mund. Sein Großvater tat dasselbe. Karlchen kaute und schluckte. Und dann spürte er, wie er wuchs. Er wurde größer und größer und noch größer, bis er so groß wie vorher war oder vielleicht sogar noch ein kleines bisschen größer. »Deine Erfindung war klasse«, sagte Karlchen zum Abschied. »Und übrigens, ich heiße ab jetzt Karl. Capito?« Der Großvater grinste und gab Karl dem Großen einen dicken Kuss. Zum Glück war diese Verwandlung wieder rückgängig zu machen. Sonst wäre Karl der Große für immer Karl der Kleine geblieben. Das war die Geschichte »Eine großartige Erfindung« von Isabel Abedi. Dieses und andere Abenteuer gibt's auch auf CD. Die heißt »Abenteuergeschichten für 3 Minuten« und ist beim Arena Audio Verlag erschienen. Bei Karl ist aus groß klein geworden und aus klein wieder groß. Das ist aber noch gar nichts. Es geht nämlich noch verrückter. Aus ganz alt kann zum Beispiel auch wieder ganz jung werden. Wie? Das verraten wir euch gleich. Die das Leben völlig auf den Kopf stellen. Lisa, die ihr jetzt gleich kennenlernt, kann davon ein Lied singen. Denn im Bett ihrer Schwester Rosa liegt plötzlich ein wildfremdes Mädchen. Und das hat sogar noch Kleidungsstücke von Rosa an. Lisa ist empört. Ey, Mädchen, was liegst du hier im Bett und glotzt mich an? Wo ist meine Rosa? Du blöde Kuh. Oh, selber, blöde Kuh, verzisch dich. Hau du doch ab. Liegst in Rosas Bett. Oh, und ihre Socken hast du auch an. Zieh sofort Rosas Socken aus. Finger weg, das sind meine Socken. Das sind Rosas Socken, die hat sie selbst gestrickt. Oh, du lügst. Du lügst. Mensch, los. Das sieht ja ganz schön danach aus, dass sich diese beiden gleich heftig in die Haare kriegen. Was es mit dieser seltsamen Besucherin in Rosas Bett auf sich hat, das hört ihr jetzt. Macht euch auf eine Überraschung gefasst. Viel Spaß dabei. Die Geschichte glaubt uns sowieso keiner. Weil es nämlich eine absolut unglaubliche Geschichte ist. Darum wollen wir sie ja erzählen. Also? Die Geschichte von den zwei Schwestern. Ein Hörspiel für Kinder von Gabriele Bigott. Frei nach einem Märchen von Ljudmila Petruschewskaja. Ich trau mich nicht. Wieso? Ist doch ganz einfach. Es waren einmal zwei Schwestern, die wohnten in der Nowokuznetskaja Ulica in Moskau, zusammen in einer Wohnung und waren sehr arm. Und außerdem waren sie schon sehr alt. Ziemlich uralt sogar. Lisa war 85 Jahre alt. Und Rosa war 87 Jahre alt. Mädchen, Mädchen, erinnert ihr euch nicht? Zwei alte Schwestern ganz allein. Was machen sie Tag aus, Tag ein? Jeden Morgen aufstehen, spazieren gehen, einkaufen gehen. Doch die Rente war nur schmal, da war der Einkauf eine Qual. Hier ein Schnäppchen, da ein Häppchen, kaum. So lebten sie Tag aus, Tag ein, zwei alte Schwestern ganz allein. Jedoch auf dieser Welt bleibt nichts, wie es einmal war. Rosa, die ältere Schwester, wurde plötzlich sehr krank. Rosa, was liegst du da und sagst nichts? Aber Rosa lag da und antwortete nicht. Das ist eine Erkältung, die musst du ausschwitzen, Rosa. Warte mal, irgendwo liegen doch irgendwelche Tabletten zum Ausschwitzen. Wo sind die denn noch los? Warte mal, ja, da, hier, Mist. Ohne Aufschrift. Ah ja, da ist eine Salbe. Na, die sieht doch ganz ordentlich aus. So, auch ohne Aufschrift. Nun sag doch was, Rosa. Lieber Gott, was soll ich denn noch machen? Die Ärztin war da gewesen und hatte gesagt, da wäre nichts mehr zu machen. Und dass Rosa an Altersschwäche sterben würde. So ein Unsinn. Altersschwäche ist doch keine Krankheit. Und wenn doch, das muss doch ein Mittel gegen das Alter geben. Wie soll ich denn ohne meine Rosa leben? Aber Rosa atmete immer langsamer. Und da hat Lisa ihre Schwester die Lippen mit dieser Salbe eingeschmiert. Und da hat sie einen riesigen Schreck bekommen, weil sie dachte... Oh, wenn die Salbe nun giftig war. Und da hat sie sich selber den Mund auch damit eingeschmiert. Mädchen, man sagt nicht immer und da und da und da. Also, und da geschah etwas sehr Seltsames. Denn im selben Augenblick... Hilfe, Rosa, Hilfe. Lisa. War es ihnen, als würden sie irgendwo runter und dann wieder irgendwie rauffallen? Sie sahen... Menschen. Schwarz gekleidete Menschen. Die purzelten von der Zimmerdecke herab und verschwanden unter dem Fußboden. Und... Schnee. Mitten im Zimmer. Deckte alles zu. Und dann war alles ganz still. Und auf dem Bett lag ein fremdes Mädchen in Rosas Nachthemd. Und das sah Lisa mit großen Augen an. Ey, Mädchen, was liegst du hier im Bett und glotzt mich an? Wo ist meine Rosa? Ey, Mädchen, wie kommst denn du hierher? Wo ist meine Lisa? Was heißt hier Mädchen, du blöde Kuh? Oh, selber, blöde Kuh, verzisch dich. Hau du doch ab. Liegst in Rosas Bett? Oh, und ihre Socken hast du auch an. Zieh sofort Rosas Socken aus. Finger weg, das sind meine Socken. Das sind Rosas Socken, die hat sie selbst gestrickt. Und die Wolle dazu hat sie zum alten Pullover geräufelt, den wir gefunden haben. Das sind Rosas Socken. Du spinnst wohl. Ich habe die Socken gestrickt. Ich bin Rosa. Du bist wer? Ich bin Rosa. Und wer bist du, du blöde Ziege? Ich bin Lisa. Boah, du lügst. Du lügst. Mensch, los. Sie stürzten sich aufeinander. Sie zerrten sich an den Haaren. Sie verprügelten sich ganz schrecklich. Weil es so ein Schock war, jawohl. Weil wir doch überhaupt nicht begreifen konnten, was da passiert war. Aber es gab nur eine Erklärung. Die Salbe. Rosa, du bist nicht gestorben. Nee, bin ich nicht. Die Salbe. Ich habe sie dir auf den Mund geschmiert. Und mir auch. Widerliches Zeug, gebrannt hat das. Du lebst, Rosa. Ein Wunder. Und du bist Lisa? Du bist ja höchstens 12. Und du höchstens 13,5. Könnte stimmen. Ich hab schon Brüste. Du nicht? Ich bin beinahe erwachsen. Erwachsen? Du spinnst ja. Wir sind beide wieder Kinder. Da hast du ja wieder was Schönes angerichtet, Lisa. Bloß gut, dass du uns den Mund nicht noch dicker eingeschmiert hast. Sonst würden wir jetzt hier wie bekloppt in den Windeln liegen. Wo ist die Salbe? Weiß nicht. Runtergefallen. Wo? Weiß nicht. Sofort hilfst du mir die Salbe suchen. Ich will aber nicht. Du kommandierst mich schon wieder herum. Du weißt schon wieder alles besser. Wo ist die Salbe, du Schlampe? Wo ist die Salbe? Such die Salbe, Lisa. Mach dein Bett, Lisa. Geh Kartoffeln holen, Lisa. Du musst Mama und Papa gehorchen, Lisa. Rosa. Wo sind eigentlich Mama und Papa? Wo sollen die sein? Die liegen seit 35 Jahren auf dem Friedhof. Das ist ja schrecklich. Wir sind ganz allein auf der Welt. Nun, allein waren sie schon lange. Nur das ist wohl für zwei Omas leichter zu ertragen als für zwei kleine Mädchen. Was machen wir denn jetzt? Hör auf zu heulen. Menschenskind, die Salbe muss doch noch da sein. Was willst du denn damit? Ja, wir könnten immer schön sein damit, immer jung. Noch jünger in der Mahlzeit. Überhaupt, ich habe keine Lust, schon wieder mit dir zusammenzuleben. Ich will nicht. Denkst du vielleicht, ich will das? Die ganzen 85 Jahre, die du lebst, habe ich versucht, dir Ordnung beizubringen und es nicht geschafft. Dann söhn's auch nicht weiter herum. Die Salbe ist weg und das ist gut so. Wir sind ja jung genug. Absoluter Wahnsinn ist das. Wir können wieder groß werden, heiraten, Kinder kriegen. Na fein, der ganze Schlamassel von vorn. Kinder kriegen, Krankheiten, Wäsche waschen, mal eine 1. Mai-Parade, mal eine Versammlung und am Ende, Gott bewahre, wieder Krieg. Nein, danke. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Zwei kleine Mädchen ganz allein. Was machten die Tag aus, Tag ein? Jeden Morgen aufstehen. Da muss aber mehr geschehen. Da reicht keine Oma-Rente, die reicht kaum fürs Lebensende. Da muss es noch was anderes geben. Wir wollen schließlich richtig leben. Richtig leben, Tag aus, Tag ein. Und vor allem nicht allein. Unsere Enkelkinder, die Urenkelchen, die sind noch da. Quatsch! Die besuchen uns doch schon lange nicht mehr. Und die Nachbarn? Die Quatsch! Die saufen doch bloß rum, machen die Treppe nicht, grüßen nicht anständig und außerdem werden sie uns überhaupt nicht mehr erkennen. Und die Kinder aus dem Haus? Hör auf! Die sind doch durch und durch versaut. Alte Frauen ärgern, das können sie ja. Die Genrichhofer! Lisa und Rosa, die beiden Alten, hatten nur eine einzige Freundin. Das war die Genrichhofer, fast so alt wie sie. Mit der saßen sie jeden Tag im Park auf der Bank neben dem Spielplatz. Die Genrichhofer. Mensch, die ist doch bald 80. Viel zu alt für uns als Freundin. Nein, Lisa, wir müssen es allein schaffen. Bis jetzt ging's doch auch, oder? Wir sollten Gymnastik machen, uns abhärten. Judo vielleicht. Selbstverteidigung. Los, wir gehen gleich ins Training. Allerdings war es schon kurz vor Mitternacht. Zum Trainieren einfach zu spät. Aber was soll's, morgen dachten die beiden, morgen ist auch noch ein Tag. Und was das für ein Tag war. So ein richtig heller, strahlender Maientag. Schon so spät. Bin auch müde. Beide arbeiten Knochen. Du tickst wohl nicht richtig. Sie spricht wieder. Was für ein Glück. Meiner lieben, armen, kranken, alten Schwester geht es besser. Ich bin die Leiche deiner lieben, armen, kranken, alten Schwester. Yay! Jetzt bin ich wach. Stehe wieder voll im Stoff. Guten Morgen auch. Guten Morgen, Rosa. Was gibt's zum Frühstück? Tolle Frage, ehrlich. Haferbrei. Wie immer. Oder Brot und Malzkaffee. grässlich. Wie konnten wir nur so leben? Und überhaupt, wie es hier aussieht, geradezu popelig. Na los, koch Haferbrei. Und dann legt's mir raus hier. Noch einmal also gab es Haferbrei zum Frühstück. Zur Feier des Tages allerdings streuten sich Rosa und Lisa den letzten Rest Zucker, den sie noch im Hause hatten, darauf. Na ja. Schmeckt ja ganz erträglich. Oh nein. Dass wir daran nicht gedacht haben. Woran? Was ziehst du zum Beispiel heute an? Na, das Blaue ist gepunktet und die graue Strickjacke. Wie immer. Nee. Siehste. Diese scheußlichen alten Oma-Kleider. Genau. So können wir uns nicht sehen lassen. Und sie stürzten sich auf die alten Koffer in der Abstellkammer, zerrten alles heraus, wühlten herum. Was willst du denn damit? Das wird mein neues Outfit. Ach, was die Alten so behalten, aufbewahren nach so vielen Jahren. Alte Laken, alte Hüte. Aus alten Sachen durchaus was machen. Richtige Klamottenwunder aus altem Plunder. Ja. Wer ist das? Besuch. Unser Enkel. Ach, vergiss es. Oh Gott. Die Briefträgerin. Oh Gott. Wie konnten wir das nur vergessen? Heute gibt's Rente. Zu Hause? Unsere schöne Rente. Was machen wir nur? Einen Moment! Ich komme! Los ins Bett! Deck dich bis oben hinzu! Leg dir was um den Kopf und Handschuhe an! Warten Sie! Ach, wo hat meine Großmutter nur wieder den Schlüssel hingelegt? Aber wieso? Mach hin! Bist du endlich soweit? Da ist er ja! Guten Tag! Meine Oma ist krank. Sehr krank. Ausschlag überall. Das ganze Gesicht, die Hände. Oh je. Und du? Wer bist du? Die Enkelin, die Urenkelin. Zu Besuch wegen der kranken Oma. Das ist lieb. Und die andere alte Dame? Die? Oh, die ist noch schlimmer dran. Im Krankenhaus. Oh je, so eine liebe alte Frau. Genau. Aber die Rente, die brauchen sie beide jetzt ganz dringend. Die Arztkosten, die Medikamente. Ja, aber ich brauche eine Unterschrift. Eine persönliche Unterschrift. Kriegen Sie, na klar doch. Treten Sie ein. Das macht meine Uromi, nicht wahr? Ja, mein Kind. Sprechen fällt dir schwer, aber schreiben ist ihr einziges Vergnügen. Da, bitte, bitte hier quittieren. Ach, was für ein Elend das Alter mit sich bringt. Hier ist das Geld. Danke. Danke. Da wird's wohl schwer werden, die Wohnung zu halten, was? Wieso? Na, wird ja vielleicht wieder. Bist ein gutes Mädchen, kümmerst dich um deine Anverwandten. Selten ist das geworden, heutzutage selten. Gute Besserung, Frau. Danke. So, und nun geht's los. Steh auf, Rosa, wir gehen. Wohin? Raus, Eis essen, aber richtig. Mit Früchten und Sahne, einen Eisbecher und oben drauf Schokoraspeln. Bist du verrückt? Das können wir uns nicht leisten. Das Geld muss einen Monat reichen. Vergiss es, das hat nicht mal gereicht, als wir noch Omas waren. Los jetzt. Na schön. Schließlich haben wir seit über 30 Jahren keinen richtigen Eisbecher mehr gegessen. Deshalb werden wir uns auch nach dem Eisbecher noch jeder eine Waffe mit 5 Kugeln Eis kaufen. Damit setzen wir uns auf die Bank im Park, wo wir auch immer als Omas gesessen haben. Auf die neben dem Kinderspielplatz. Rosa und Lisa saßen also auf dieser Bank im Park. Die Sonne schien, in den Bäumen zwitscherten die Vögel. Mir ist schlecht. Mir auch. Na, macht nichts. Besser ist einem schlecht, wenn man zu viel gegessen hat, als wenn einem schlecht ist, wenn man zu wenig gegessen hat. Das stimmt, trotzdem schlecht ist mir. Mir auch. Was machen wir jetzt? Wir könnten im Müllcontainer nach alten Sachen suchen. Spinnst du? Haben wir doch immer gemacht. Ja, früher, als wir alt waren. Alte Klamotten haben wir genug. Ich will Jeans. Los, wir kaufen uns Jeans. Wovon? Von der Rente. Und dann verhungern wir. Das Eis war teuer genug. Wir müssen mit dem Geld vernünftig umgehen. Ich lach mich tot. Wie viele Jahre haben wir das versucht? Es gibt keine Jeans. Basta. Du bist langweilig. Mir ist langweilig. Komm, gehen wir los. Vielleicht finden wir eine nette Kiste. Als Omas hatten die beiden nämlich eine schreckliche Vorliebe für Kisten. Sie schleppten sie nach Hause, schrubbten sie stundenlang und bauten sich daraus Regale, um all den anderen Krimskrams, den sie fanden, aufzubewahren. 16 Kisten hatten sie schon zu Hause. Öde. Das ist öde. Nie wieder schleppe ich so eine blöde Kiste nach Hause. Überhaupt habe ich mir das alles viel aufregender vorgestellt. Was? Na, alles. Wir sitzen hier blöde im Park rum. Alle normalen Kinder sind jetzt in der Schule. Na, Schule ist ja wohl das Letzte. Sie sind in der Schule. Und in der Pause unterhalten sie sich, machen sich über die Lehrer lustig und verabreden sich für den Nachmittag. Da kommt Lena. Wer? Die Genrich Hover. Wenigstens was? Quatsch mal ein bisschen mit ihr. Na, steh auf. Mach schon. Wir müssen hier weg. Aber die Genrich Hover, das ist doch unsere einzige Freundin. War unsere einzige Freundin. Oh, als Omas hatten wir wenigstens eine Freundin. Jetzt haben wir niemanden mehr. Die sieht ja so blass aus. Rosa, guck doch mal, was hat sie nur? Guten Tag, Mädchen. Ich will nur... Setz dich schon hin, Oma. Wir haben nicht vor, hier weiter rumzuhocken. Bleibt nur. Ich muss mich nur ausruhen. Kommt die Alte dazu, uns anzuquatschen? Lisa und Rosa sahen sich entsetzt an. Sie benahmen sich haargenau so wie die Kinder aus dem Haus, vor denen sie sich als alte Omas immer gefürchtet hatten. Mädchen, darf ich euch um etwas bitten? Hey, warum sagten die nichts mehr? Ist die abgekratzt? Du Armleuchter, die atmet doch noch. Fühl mal den Puls, los. Ich trau mich nicht. Ich hab Angst vor Toten. Die ist nicht tot. Die braucht dieses Nitro oder so. Nitroglycerin. Das hab ich immer bei mir. Ich meine, das hatte ich immer bei mir. Mensch, ich meine, das hat sie bestimmt in ihrer Tasche. Hatte sie. Gott sei Dank. Weil wir waren ziemlich in Panik. Dann haben wir ihr so eine Pille in den Mund geschoben und dann hat sie die Augen wieder aufgemacht. Was ist mit mir? Wo bin ich? Mädchen, habt ihr mir die Arznei gegeben? Was dagegen? Sie waren am Abkratzen, Muttchen. Die denkt wohl, wir haben ihr was aus der Tasche geklaut, die Alte. Danke. Ich danke euch, Mädchen. Ihr habt mir das Leben gerettet. Das war zu viel. Da sind wir weggerannt. Nach Hause. Das haben wir nicht gepackt. Ich meine, einerseits waren wir Kinder. Und andererseits irgendwie noch Omas. Ich meine, so vom Gefühl her. Was ich sagen will, ist, es war eine absolut vermurkste Situation. Wir also nach Hause. In die bewusste Zwei-Zimmer-Wohnung. Und Tür zu. Das halte ich nicht aus. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Eine Oma bin ich nicht mehr und ein richtiges Kind bin ich auch nicht. Nicht mal was Vernünftiges zum Anziehen habe ich. Andere Kinder haben richtige Klamotten, wenigstens ein paar ordentliche Jeans. Aber ich nichts. Und sie haben wenigstens ein Fahrrad. Ich habe kein Fahrrad. Nichts habe ich. Ich habe überhaupt keine richtige Kindheit. Alle Mädchen haben Freundinnen und Bekannte und ich habe nur dich. Tolle Kindheit mit 85 Jahren. Du hattest ein schönes Alter, Lisa. Sei zufrieden. Ich will nicht. Was willst du nicht? Ich will nicht zufrieden sein, danke, keine Lust. Das kann doch nicht alles sein, danke, bleibt nur Frust. Ich will eben im Leben was erleben. Was soll bitte schön das Schreien, bitte, was ist der Frust? Find dich ab und find dich rein, sonst hast du keine Lust. An diesem Leben, da kann man eben nicht allzu viel erleben. Oh, ich habe das alles satt. Ich will doch mal als deine kleine Schwester groß werden. Halt den Mund, ab ins Bett und putz dir vor die Zähne. Da, schon wieder kommandierst du mich herum. Ich putze mir die Zähne nicht bloß, weil du es willst. Na fein, dann fallen sie dir eben wieder raus. Ach ja, dein Gebiss steht noch im Badezimmer im Wasserglas. Oh, deins auch. Deins gerade. Hast ja selbst ein Gebiss gehabt. Hast ja schlechtere Zähne gehabt als ich. Viel eher waren die weg als meine. Putz dir die Zähne selber. Mach schon. Aber ich pfeif drauf. Ich laufe einfach weg von dir. Bitte, lauf weg. Aber weißt du, was passiert, wenn du wegrennst? Weißt du das? Sie greifen dich auf und stecken dich ins Heim. Ins Kinderheim. Na und? Da sind wenigstens Kinder. Da kriegt man wenigstens genug zu essen. Da kann man wenigstens zur Schule gehen. Lisa, hast du mir nicht selber aus einer dieser Zeitschriften, die wir uns aus dem Müllcontainer geholt haben, die Geschichte von den Kindern im Kinderheim vorgelesen, wo sie öde rumsitzen und auf Mama und Papa warten? Wie ich. Genau. Mama, Papa, wo seid ihr? Ein armseliges Leben hatten sie, unsere Mama und unser Papa. Hart und hungrig waren die Zeiten und hart und hungrig waren sie, unsere Mama und unser Papa. Und doch haben sie, weißt du noch, immer zusammengehalten. Sie haben sich lieb gehabt, unsere Mama und unser Papa. Als Papa starb, war unsere Mama so traurig, dass sie nur einen Tag später selbst die Augen nicht mehr öffnete. Da sagten die Leute, wie im Märchen. Unsere Mama und unser Papa hatten Glück gehabt, glücklich miteinander gelebt und fast an einem Tag miteinander gestorben. Unsere Mama und unser Papa. Aber das stimmt nicht. Einer hatte den anderen tot gesehen und begriffen, dass er allein zurückbleiben würde. Einer von ihnen hatte geweint. Du hast auch geweint, Lisa, gestern, als ich im Sterben lag. Was hätte ich denn sonst tun sollen? So allein auf der Welt, ganz ohne dich. Du hast mir das Leben gerettet. Zufällig, durch die Salbe. Wir müssen die Salbe wiederfinden. Na klar. Bloß, wozu? Du sollst keine blöden Fragen stellen, sondern die Salbe suchen. Rosa, wo sind eigentlich unsere Puppen? Die Puppen? Na eben. Meine Zelluloid-Puppe und deine Schlenkerpuppe. Die haben wir doch aufgehoben. Die hat unsere Enkelin weggeschmissen, als sie das letzte Mal da war. Vor 3 Jahren. Erinnerst du dich? Für ihre Kinder hatten wir sie aufgehoben. Aber sie hat aufgeräumt hier und alles weggeschmissen. Schade. Ja, schade. Ich muss immer an die Genrichower denken, Rosa. Ja, die Arme. Mit dem Herzen hat sie es immer gehabt. Wenn wir bloß freundlicher zu ihr gewesen wären. Geholfen haben wir aber. Mehr konnten wir nicht tun. Das ist alles sehr seltsam, Rosa. Das ist es, Lisa. Von all den Aufregungen waren die beiden sehr müde. Und so suchten sie nicht weiter nach der Wundersalbe, sondern gingen ins Bett und schliefen sofort erschöpft ein. Morgen, dachten sie, morgen ist auch noch ein Tag. Und was für einer! Noch sonniger, noch strahlender war er als der vorangegangene. Gestellt, Lisa. Ich will noch schlafen. Das ist kein Wecker. Da ist einer an der Tür. Nee, ich will noch schlafen. Ich komme! Guten Tag, kleines Fräulein. Wo sind die beiden Omis? Omis. Na, die beiden alten Muttchen, die hier wohnen. Die sind nicht zu Hause. Ach, und ich dachte, so früh treffe ich sie an. Naja, macht nichts. Sehe ich mir erstmal die Wohnung an. Wer ist da, Lisa? Rosa. Rosa, komm schnell. Wozu stehen ja so viele Kisten rum? Ah, die Metro ist gleich in der Nähe. Das ist gut. Telefon ist aber nicht, was? Ist der Balkon im Nebenzimmer? Die Wohnung ist doch mit Balkon, oder? Ich sehe mich erstmal um. Schönes Kind, Lisa. Oft hat man dir gesagt, dass du nicht immer gleich die Tür aufmachen sollst. Mama hat dir das immer wieder gesagt und ich auch. Nun haben wir den Schlamassel. Lass mich in Ruhe. Ich bin nur noch klein. Die Wohnung muss renoviert werden, das ist alles. Wo sind die Omas? Ich muss sie dringend sprechen. Im Garten. Ja, im Garten. Macht nichts, ich kann warten. Die bleiben den ganzen Sommer da. Und ihr? Wir haben Scharlach. Kommt nicht mit. Was wollen Sie überhaupt von unseren Großmüttern? Was? Ich will mich hier als Vormund in der Wohnung anmelden. Was? Damit die Wohnung nicht verloren geht. Was heißt denn nicht verloren geht? Das heißt nicht verloren geht. Die eine Oma ist schon am Rande des Todes. Das hat mir die Briefträgerin auf der Post gesagt. Und die andere macht es auch nicht mehr lange. Was quasseln Sie da? Na ja. Von wegen nicht mehr lange. Verzüchtig und zwar ganz fix und dalli-dalli. Hey, ihr habt ja gar nichts zu melden. Das ist nicht eure Wohnung. Ihr seid ja nicht registriert und volljährig seid ihr auch nicht. Also, ich hau mich jetzt nebenan aufs Sofa. Wenn eure Omas zurück sind, sagt ihr mir Bescheid, klar? Als Vormund in der Wohnung anmelden, ist so eine finstere Tour. Der hofft, dass wir bald abkratzen. Da kann er lange warten. Genau. Bloß, wie werden wir ihn jetzt los? Wir ermorden ihn. Lisa. Wir drücken ihm ein Messer an die Kehle. Das ist eine blöde Kuh, Lisa. Ich bringe ihn um. Lisa, man soll nicht töten. Ein Gauner ist das, ein Eindringling. Menschenskind, der hat keine Bleibe. Kein Bett, kein Nichts. Irgendwie tut er mir leid. Du spinnst ja wohl. Mitleid mit dem? Und was ist mit mir und mit dir? Das ist unsere Wohnung. Ohne unsere Wohnung sind wir doch total aufgeschmissen. Mama, Papa, helft uns. Mach, dass der olle Kerl abhaut. Mach, dass ein Wunder geschieht. Ein Wunder geschah nicht. Allerdings. Auf einmal, wie ich so runtergucke, in einer Ritze zwischen den Dielen, gleich neben dem Bett, da lag die Dose mit der Salbe. Der wunderbaren Salbe. Mama, Papa, danke, die Salbe. Das ist unsere Rettung. Wirklich, die Salbe. Da, ganz wirklich. So, und die nehmen wir jetzt und schmieren sie diesem Typen auf sein freches Maul. Klar. Bloß, dann haben wir einen halbwüchsigen Rudi auf dem Hals. Nee, wir schmieren sie ganz dick drauf. Dann brauchen wir ihn nur noch ins Kinderheim zu bringen und fertig. Das ist gemein. Das kriegen wir auch anders hin. Und Rosa zog ihre Altweiberkleider an, schmierte sich das Gesicht mit Mehlpampe ein und malte mit einem Bleistift Runzeln darauf. Milic! Milic! Was? Ein verdächtiges Element hat sich hier einquartiert. Da liegt der Oma, da auf dem Sofa. Ein Missverständnis, gute Frau. Augenscheinlich die falsche Wohnung. Verzüchtig, du Mistkerl! Was soll die Aufregung, Mütterchen? Ich bin ja schon weg! Puh, geschafft. Wir haben es geschafft. Der ist weg. Uns kann keiner mehr. Halt den Mund, Lisa. Das geht nicht so weiter. Zwei kleine Mädchen ganz allein. Was machen die Tag aus, Tag ein? Aufstehen jeden Morgen und jeden Morgen neue Sorgen. Immer neue Scherereien, dazu sind wir viel zu klein. Wir müssen eben wie richtige Kinder richtig leben, Tag aus, Tag ein. Das geht nicht ganz allein. Wir brauchen eine Mutter. Ja, eine Mama. Eine richtige Mama brauchen wir. Die sich um uns kümmert. Und uns beschützt. Die uns Brote schmiert für die Schule. Die uns Entschuldigung schreibt, wenn wir mal die Schule schwänzen. Die uns Grießbrei kocht und Spaghetti. Die uns neue Jeans kauft. Eine richtige Mutter eben. Oder eine Großmutter. Eine Großmutter? Du meinst... Die Genrichova. Ne, die ist zu alt. Denk mal an gestern, da wäre sie bald abgekratzt. Die Salbe! Menschenskind Lisa, wir haben doch die Salbe wieder! Die Salbe! Warte, ich hab sie in das Kistenregal gelegt. Da ist sie! Peer! Verdammter Mist, die Dose ist ja fast leer. Ah, Finger weg, du blöde Kuh. Von wegen fast leer. Da ist noch genug drin, da am Rand. Das reicht bestimmt, um aus der Genrichova eine Mama zu machen. Und sie putzten sich fein heraus, kämmten sich sorgfältig die Haare und gingen sofort los. Ah, Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Guten Tag, Frau Genrich-Hover. Hier sind die beiden Mädchen aus dem Park. Erinnern Sie sich? Und ob ich mich erinnere. Kommt rein, ihr Lieben. Kommt nur rein. Gerade habe ich Teewasser aufgesetzt. Und da haben wir zusammen Tee getrunken. Und da haben wir auch Apfelkuchen gegessen. Es gab nämlich selbstgebackenen Apfelkuchen. Und da haben wir auch so richtig schön miteinander gequatscht. Mädchen, man sagt nicht immer und da und da und da, ja? Und da war es also so richtig gemütlich. Das ist seltsam, ihr Mädchen. Mir ist, als würde ich euch schon lange Zeit kennen. Das geht uns auch so, Frau Genrich-Hofer. Nicht wahr, Lisa? Gestern habe ich das genauso zu meiner Schwester gesagt. Seltsam ist das, habe ich gesagt. Mir ist, als würden wir die Alte schon lange Zeit kennen. Ja, seltsam ist das. Was gibt's da zu lachen, blöde Ziege? Mädchen, Mädchen. Und dann haben wir unsere Salbendose herausgeholt. Das war der schwierigste Augenblick. Weil wir konnten ihr doch die Salbe nicht einfach so auf die Lippen schmieren. Mitten im Gespräch. Da haben wir gesagt... Sehen Sie, Frau Genrich-Hofer, wir haben hier ein Lippenbalsam... Eine absolute Neuentwicklung gegen sprudelige Lippen und so. Eine Art Probepackung. Und nun haben wir uns gestritten. Ich meine, meine Schwester und ich. Rosa sagt, er schmeckt nach Vanille. Und ich finde, das geht mehr in Richtung Eukalyptus, so wie Hustenbonbons. Probieren Sie mal. Sorgen habt ihr? Zeigt mal her. Sie müssen mehr nehmen. Ja, alles. Nehmen Sie alles, was noch drin ist. Ja, ich weiß nicht. Was ist das? Es klappt, Rosa, es klappt. Ihr wird schlecht. Jetzt ist ihr bestimmt so, als würde sie irgendwie runterfallen und dann wieder irgendwie rauf. Sie sieht... Menschen. Schwarz gekleidete Menschen. Die fallen von der Zimmerdecke herab und verschwinden unter dem Fußboden und... Oh Gott. Nicht doch. Nicht niesen. Nein, nicht abwischen. Nicht die Salbe abwischen. Das scheußlich ist die eure Salbe. Schlecht geworden ist mir davon. Nichts damit Vanille oder Eukalyptus, bloß scheußlich. Es hat nicht geklappt. Wenn sie die Salbe abgewischt hat, die blöde Kuh. Lisa! Ist doch wahr. Wo kriegen wir nun unsere Mama her? Die Wundersalbe ist hin, ratzekahl alle. Mädchen, was ist denn los mit euch? Was denn für eine Wundersalbe? Was denn für eine Mama? Da haben wir ihr die ganze Geschichte erzählt. Und das Komische war, ob sie es nun glaubte oder nicht. Sie kriegte plötzlich so helle Augen. Ich meine, so ein bisschen leuchtende in ihrem alten Gesicht. Und dann sagte sie... Ich glaube, sie hat doch geholfen. Eure Wundersalbe, Mädchen. Ich fühle mich plötzlich viel jünger. Ach, jung oder alt, was bedeutet das schon? Lebendig fühle ich mich wieder. Wisst ihr was? Wenn ihr schon keine richtige Mama aus mir machen konntet, wie wär's mit einer Großmutter? Einer Babuschka, die für euch sorgt? Das trauen Sie sich zu, Frau Genrich-Hofer? Denken Sie nicht, dass das zu anstrengend für Sie wird? Nein, ich hätte schon Lust, mich noch ein bisschen anzustrengen. Ihr seid allein, ich bin allein. Wir könnten uns ohne weiteres zusammentun. Und so ist sie unsere Großmutter geworden. Unsere Babuschka. Unsere Oma. Spaß macht mir das, weil ich wieder richtig lebe. Ich spüre, wie die Sonne scheint, höre, wie der Regen an die Fensterscheiben klatscht. Und abends sitze ich am Bett von Rosa und Lisa und wir erzählen uns was. Geschichten erzählen wir uns. Richtig schöne Geschichten. Solche wie die Geschichte von den zwei Schwestern. Es waren einmal zwei Schwestern, die wohnten zusammen in einer Wohnung und waren sehr arm. Und außerdem waren sie schon sehr alt, ziemlich uralt sogar. Lisa war 85 Jahre alt. Und Rosa war 87 Jahre alt. Doch nichts bleibt auf dieser Welt, wie es einmal war. Ist das nun gut oder schlecht, dass auf der Welt nichts bleibt, wie es einmal war? Blöde Frage, ehrlich. Das ist weder gut noch schlecht, finde ich. Das ist spannend. Interessant ist das. Wie klug Sie sind, meine Mädchen. Ich sehe Sie an und denke, das sind keine gewöhnlichen Kinder. Aber gibt es das überhaupt, gewöhnliche Kinder? Hat nicht jedes von Ihnen seine eigene Geschichte? Auch wenn sie nicht ganz so unglaublich ist wie... Die Geschichte von den zwei Schwestern. Ein Hörspiel für Kinder von Gabriele Bigott. Frei nach einem Märchen von Ljudmila Petruschewskaja. Es spielten Lisa, Maxi Nachtigall, Rosa, Susanne Kaps, die alte Lisa, Gisela Morgen, die alte Rosa, Ingrid Bartmann, Lena Genrichowa, Anne Wollner, die Briefträgerin, Katrin Martin, der Eindringling, Joachim Kaps, Musik, Lars Rudolf, Dramaturgie, Christina Schumann, Regieassistenz, Katrin Martin, Schnitt, Monika Brumund, Ton, Alexander Brennecke, Regie, Karl-Heinz Liefers, Produktion, Deutschlandradio Berlin, 1994. Und Rosa aus Moskau eine nette Großmutter bekommen. Und das, obwohl sie selbst noch vor kurzem Omis waren. Eine Geschichte nach einem russischen Märchen war das für euch. Und gleich habe ich noch eine schöne Geschichte aus Russland. Jetzt hören wir aber erst mal von einer anderen wunderbaren Oma, von Oma Emilia. Meine Oma, die heißt Emilia und sie kennt die schönsten Lieder. Kann ich abends nicht richtig schlafen, rufe ich sie immer wieder. Dann rufe ich, komm, Oma Emilia. Dann rufe ich, komm, Oma Emilia. Leise singt sie dann, bis ich schlafe, später schleicht sie aus dem Zimmer. Und verfolgt im Traum mich ein Räuber, hilft meine Oma immer. Dann rufe ich, komm, Oma Emilia. Dann rufe ich, komm, Oma Emilia. Krieg ich eine 5 in der Schule, ist der Krach zu Haus am größten. Schimpft der Papa und schimpft die Mama, dann muss mich die Oma trösten. Dann ruf ich, komm, Oma Emilia. Dann ruf ich, komm, Oma Emilia. Manchmal komm ich einfach nicht weiter mit den rechten Hausaufgaben. Dann ist es ein Glück, eine liebe, kluge Oma da zu haben. Dann ruf ich, komm, Oma Emilia. Dann ruf ich, komm, Oma Emilia. Meine Oma kann gar nicht streng sein, warum kann ich sie so gut leiden? Wenn ich heul, schnaubt sie mir die Nase und sie schenkt mir Süßigkeiten. Und ich ruf, komm, Oma Emilia. Und ich ruf, komm, Oma Emilia. Meine Oma, die heißt Emilia, ich werd immer an sie denken. Wenn ich groß bin, will ich ihren Sessel und ein weiches Kissen schenken. Darauf steht, komm, Oma Emilia. Darauf steht, komm, Oma Emilia. Hey, hey, komm, Oma Emilia. Hey, hey, komm, Oma Emilia. Oma Emilia von Gerhard Schöne für euch in der Kakadu-Hörspielstunde vom Deutschlandradio Kultur. Oma Emilia, ein echter Schatz. Manche Schätze sind eben nicht aus Gold oder Silber, aus kostbaren Edelsteinen oder teuren Stoffen. Und doch sind sie viel mehr wert als alles, was man mit Geld kaufen kann. Denn unser Herz hängt an ihnen. Um einen solchen Schatz geht jetzt auch in einer russischen Erzählung, die die Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya geschrieben hat. Stefan Kaminski liest sie euch vor. Die Wachsente. Der alte Rodion kam meistens im Sommer, fast jeden Sonntag. Er lief stets neben seinem alten Leiterwagen, der von einem großen, mageren Pferd gezogen wurde. Mitten im Hof blieb er stehen und rief mit lauter Stimme: Lumpenaltpapier! Dieses Lumpenaltpapier war wie eine Art Refrain. Denn außerdem sang er noch: Flaschen, Gläser, Knochen, Lumpenaltpapier, alles nehmen wir! Die Kinder umringten ihn als Erste. Im hinteren Teil des Wagens lagen die Altwaren. Ein zerbeultes Samovarrohr, Überreste von Stiefeln, selbst alte Konservenbüchsen verschmähte der Alte nicht. Vorn stand immer ein Pappkoffer. Wenn Rodion den Koffer öffnete, erstarrten alle. Der Koffer war voller Schätze. In ein Stück dünne Pappe waren kleine Ohrringe mit roten und grünen Steinen gesteckt. Schmale Ringe lagen durcheinander in einer Bonbondose. Bemalte, durchscheinende Wachsenten wie große Luftblasen anzusehen, bildeten einen Haufen. Große Glaskugeln, in denen gravitätisch Fische und Schwäne schwammen, funkelten blendend. Auf Papier aufgenähte Knöpfe und vielfarbige Wollknäuel schillerten verheißungsvoll in der Maisonne. Valka Bobrova presste sich an den Wagen und wich bis zum Ende der Vorstellung nicht von seiner Seite. Sie hatte nichts, was sie Rodion geben konnte. Vor einem Jahr hatte sie ihm einmal ein Tuch ihrer Mutter bringen wollen. Doch ihre ältere Schwester Ninka hatte es gesehen, ihr das Tuch wieder abgenommen und sie vermöbelt. Die Mutter hatte anschließend noch nachgelegt. Valka stand also da, betrachtete gierig die Schätze und überlegte, was sie auswählen würde. Große Dinge wie die Glaskugeln schaute sie gar nicht erst an. Sie wollte ihre Wünsche nicht sinnlos vergeuden. So schwankte sie zwischen einem Ring mit grünem Stein und einer Ente. Die Ente war leicht beschädigt, sie hatte eine Delle am Flügel. Außerdem gefiel ihr ein Fingerhut gut. Er war winzig klein, wie für ein Kind, und lag als einziger in einer Schachtel mit Nadeln und Knöpfen. Das Geschäft lief schleppend. Tante Marussia brachte einen zigfach gelöteten Topf mit löchrigem Boden und bat um ein Päckchen Nadeln. Rodion gab ihr eine einzige, und sie ging unter wüsten Beschimpfungen in den Teil des Hauses, wo vor dem Krieg nur noch die Krylovs gewohnt hatten, nun aber ganze 5 Familien lebten. Petka Rasuvajew brachte einen alten Mantel, doch den nahm Onkel Rodion nicht. »Dein Vater reißte die Ohren ab!« Das war die reine Wahrheit. Saschka Malorkin brachte 3 Galoschen. Die hatte er nach der Maidemonstration, vermutlich hatten Betrunkene sie verloren, aufgesammelt und in Erwartung Rodions aufbewahrt. Er wollte eine Glaskugel mit Schwänen, bekam aber einen gelb-rosa Papierball an einem Gummiband und war auch damit zufrieden. Dann kam Schurka Turok, ein erwachsener Bursche, sagte leise etwas zu Rodion und der nickte. Schurka war einem ganzen Hof bekannter Dieb, das wusste jeder. Aber er war sehr gewitzt und deshalb noch nie erwischt worden. Die alte Jegorowa brachte eine Steppdecke. Bei ihr im Zimmer hatte es gebrannt. Das Feuer war gelöscht worden, aber die Decke war angekokelt. Für die Überreste der Decke bat sie Rodion um 10 große schwarze Knöpfe. Doch die mochte er für eine angesenkte Decke nicht hergeben. Sie verhandelten lange. Schließlich ging die Jegorowa unverrichteter Dinge nach Hause. Valka machte große Augen und merkte sich alles genau. Sie hatte ein unglaubliches Gedächtnis. Ihr ganzes Leben lang erinnerte sie sich, wer Rodion was gebracht und was er dafür bekommen hatte. Rodion schloss seinen Koffer und die Zuschauer zogen sich zurück. Valka ging immer als Letzte. Diesmal war nichts Außergewöhnliches geschehen. Ihr Hof war um einen Papierball reicher, den Valka sich niemals ausgesucht hätte, und um eine Nadel. Rodion lief gemächlich um sein Gespann herum und tätschelte das Pferd. Jemand hatte das große grüne Tor geschlossen. »Hey, mach das Tor auf!« rief Rodion Valka zu, und sie rannte wie der Blitz los, um es zu öffnen. Rodion fuhr hinaus auf die gepflasterte Straße, und Valka stand am Tor und dachte an die Ente mit dem eingedrückten Flügel. Tante Matriona Kljuljeva klopfte am Zaun einen Läufer aus, der schwarze Staubwolken ausstieß. Da ertönte im Haus ein schriller Kinderschrei. Matriona ließ den Läufer fallen und rannte hinein. Sie hatte einen Topf mit Wäsche auf dem Herd stehen und fürchtete, der kleine Serjoscha, der allein in der Küche war, habe sich verbrüht. Kälte und Entschlossenheit überkamen Valka. Angespannt wie eine Feder, ohne einen Augenblick zu überlegen, schnappte sie sich den Läufer und rannte Rodion hinterher. Der fuhr bereits auf den Nachbarhof und rief dort sein Lumpenaltpapier! Walka drängte sich geschickt durch die Menge der Nachbarinnen und hielt Rodion den Läufer hin. Ist er ja ziemlich spät angefallen, knurrte er, stocherte mit dem Finger auf dem Läufer herum und warf ihn auf den Wagen. Walka wollte um die Ente bitten, aber ihre Zunge war wie gelähmt. Rodion griff, ohne hinzusehen, in den Sperrholzkoffer, angelte mit seinen riesigen Fingern die zerdrückte Ente daraus hervor und ließ sie in Walkas Hand fallen. Sie barg sie in beiden Händen und ging still nach Hause. Die Kälte und Entschlossenheit waren verflogen. Ihr Herz hämmerte und sie hatte großen Durst. Unterwegs dachte sie nur an eines: wo die Ente verstecken. 2 Jahre später kam Walka zur Schule und dort entdeckte man ihr Talent. Ihr unterernährter Körper war äußerst gelenkig und gewandt. Erst holte ein Trainer aus dem Haus der Pioniere sie in die Gymnastiksektion. Dann wurde sie an eine richtige Sportschule versetzt. Sie nahm an großen Wettkämpfen teil, fuhr zu Sportlertreffen in andere Städte, wurde bald Meister des Sports und später eine weltberühmte Turnerin. Vor jedem Wettkampf überkamen sie Kälte und Entschlossenheit. Und immer musste sie dabei an die zarte Wachsente mit dem eingedrückten Flügel denken, die schon längst in ihren heißen Fingern geschmolzen war. An manche Dinge und Erlebnisse erinnert man sich ein ganzes Leben lang. Das war Die Wachsente, eine Erzählung aus dem Buch Ein glücklicher Zufall von Ludmila Ulitskaya. Das ist ein Buch mit ganz vielen schönen Kindergeschichten, die alle in Russland spielen. Und wenn ihr die nochmal selber lesen wollt, das Buch Ein glücklicher Zufall von Ludmila Ulitskaya ist im Hansa Verlag erschienen. Musik.